tocam agora as melhores músicas em inglês. sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Chinoise ondule sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime où glisse en or et noir tes pas sur tes mollets. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Je maudis les techniciens dont les stores vénitiens découpent dans tranches la moindre paire venge déjà pillée. day. Come follow me, come follow me, come follow me this sunny day. Come follow me, come follow me, come follow me this sunny day. All the people on the beach start raving this way, yeah. Can you feel it? Olá, senhor ouvinte, esta informação é útil para si. Está sintonizado na Rádio Antena Web. Obrigado. caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Bem-vindos a mais um Tempo de Antena aqui na Rádio Antena Web. O que é nacional é bom. Carlos Bonaparte também concorda. Por isso, traz-nos uma hora completa de música portuguesa. E ainda entrevistas com os nossos artistas nacionais. Desde músicas e bandas, até pintores, escultores, atores e realizadores. Venha conhecer os tesouros que temos no nosso país, das 18 às 19, todas as sextas-feiras, na Antena Web. Ein Knall, rotes Gummiboot, mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, und erst im Abendrot kommen wir nach Haus. Johnny, der fühlt sich wie Christoph Kolumbus und hat sogar einen Bart. Vor den Gefahren der christlichen Seefahrt warnt er mich vor jeder Fahrt. Küssen an Bord ist verboten. Ich sage dir auch warum. Das Boot ist eine Konstruktion. Kippt beim Küssen um. Er hat ein Knall, rotes Gummi. Don't be Antena Web. Sintoniza-te. Min resa var mot solen, långt bort om alla slutna rum, där allting är oändligt och alla gränser har för evigt suddats ut. Jag ville se mirakler och höra ord som föder liv, bli buren av en styrka som bara växer när jag anat mitt motiv. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, es silencio.